Einen alten Mann sollst du nicht anfahren, sondern ihm zusprechen, wie einem Vater, den Jungen wie Brüdern, den Alten unter den Frauen wie Müttern, den Jungen wie Schwestern, in aller Sittsamkeit. Als Witwen ehre, die wirklich Witwen sind. Hat aber eine Witwe Kinder oder Enkel, die sollen zuerst lernen, dem eigenen Haus fromm dienen und den Eltern empfangenes heimgeben, denn das ist vor Gott genehm. Die wirkliche vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott und hält an im Gebet und Flehen Tag und Nacht. Die aber üppig lebt, ist lebendig tot. Dieses Gebot sollst du verkünden, damit sie ohne Tadel sein. Wer nicht sorgt für seine Angehörigen und namentlich für die im Haus, der hat den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Unter die Witwen soll man nur solche aufnehmen, die wenigstens 60 Jahre alt sind und eines Mannes Frau, wohlbezeugt in guten Werken, wenn sie Kinder auferzogen, Gastfreundschaft geübt, den Heiligen die Füße gewaschen, den Bedrängten ausgeholfen hat, jedem guten Werke nachgegangen ist. Jüngere Witwen aber nimm nicht an. Denn wenn sie trotz Christus in Begierde fallen, gehen sie auf das Heiraten aus und haben den Vorwurf auf sich, dass sie die erste Treue gebrochen. Müßig sind sie auch und bringen es darin zu etwas, beim Herumlaufen in den Häusern, aber nicht nur im Müßiggang, sondern auch im Schwatzen, Vorwitz, unziemlichen Reden. Darum ist mein Wille, die Jüngeren sollen heiraten, Kinder zeugen, dem Haushalt vorstehen, dem Widersacher keinen Anlass geben, Lästerung halber. Denn schon sind etliche abgewichen dem Satan nach. Wenn eine gläubige Witwen hat, soll sie dieselben versorgen und die Gemeinde nicht belastet werden, damit sie die wirklichen Witwen versorgen kann. Die Ältesten, die sich als Vorsteher tüchtig bewiesen, soll man zwiefacher Ehre wert achten, namentlich die, welche mit Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, dem Ochsen, der drischt, sollst du das Maul nicht stopfen, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, es sei denn, dass zwei oder drei Zeugen gegen ihn auftreten. Die sich vergehen, weise in Gegenwart aller zurecht, damit auch die übrigen Furcht bekommen. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du solches haltest ohne Vorurteil und nichts nach Gunst tust. Lege keinem so schnell die Hände auf und mache nicht gemeinsame Sache mit fremden Sünden. Halte dich selbst rein. Trinke nicht mehr bloß Wasser, sondern nimm etwas Wein um deines Magens willen und deiner häufigen Krankheiten. Bei manchen Menschen sind die Sünden früh am Tage, dem Gericht voraus, bei anderen erst hinterdrein. Ebenso sind die guten Werke vorher zu sehen, und wo es anders ist, bleibt es auch nicht verborgen.